In dem Fall war es so, der Wim hat den Film vorgeführt und ich weiß nicht, wie sowas entsteht, aber auf irgendeiner Szene, da ist mir schlagartig diese Aria aus der Matthäus-Passion eingefallen. Ich hab gedacht, erbarme dich, mein erbarme Gott. Erbarme dich. Und ich habe die so gehört mit dem Akkordeon. Und ich glaube, der Grundeinfall dabei ist, dass das Akkordeon, wenn es das mit dieser neapolitanischen Eleganz, diese Bach-Arie spielt, so folkloristisch, dass dabei auch so ein Zitatcharakter entsteht zu den alten italienischen Filmen, zu Rossellini und zu den 50er-Jahre-Italienern. Und das weckt das auch. Und das weckt das auch mit dieser Melodie. Die hat was Sehnsuchtsvolles und die hat aber auch was so gespielt, was ganz Beschwingtes. Und die hat was mit Liebe zu tun. In den 60er-Jahren müssen Sie mit Stockhausen gearbeitet haben an den Urgroßvätern der Synthesizer, an diesen Sinusgeneratoren, wo man nach Partitur live diese Geräte bedient hat. Das muss ein Kraftakt gewesen sein. Und heute hat man eine riesige Klaviatur, auf der man sich relativ frei bewegen kann. Wie erleben Sie das und wie befreiend oder unter Umständen auch problematisch erleben Sie das? Als ich bei Stockhausen studiert habe, hat man vor allen Dingen auf Band gearbeitet, dann hat man die Bänder zerschnitten und wieder aneinander geschnitten und Collagen gemacht. Und die Live-Elektronik bei Stockhausen, also zum Beispiel Mikrofonie oder so etwas, die entsteht ganz oft auch durch eine Verbindung von konkreten Klängen, wie zum Beispiel, also einfach, ich mach das jetzt einfach mal. Da. Am Mikrofon kratzen. Am Mikrofon kratzen. Das kann plötzlich auch ein ganz überraschender Klang werden. Das alles fasziniert mich. Weniger fasziniert mich als zur Erfindung diese vorgefertigten Synthesizer-Klänge. Die habe ich nie gemocht besonders. Und wenn man mal sich anhört, was ich so gemacht habe, kommen die auch sehr selten vor. Kein Synthesizer-Fetisch offensichtlich. Nein, bei Irmin Schmidt. Nicht, gar nicht. Wenn man sich ihre Musik anhört, dann wird schnell klar, besonders wenn man es konzentriert mit Kopfhörern tut, dass der Raum eine ganz große Bedeutung hat, auch wenn es um die Variation und Ausdifferenzierung eines Klangs geht, wie zum Beispiel gerade das Mikrofonkratzen. Wie komponieren Sie durch Hallgeräte, diese Räumlichkeit? Wie stellen Sie sich auch optisch da etwas vor, was dann entstehen soll? Das spielt für mich tatsächlich eine ganz entscheidende Rolle. Und das ist auch eine der wesentlichen Errungenschaften oder Momente in der Musik des 20. Jahrhunderts, dass der Raum und vor allen Dingen in der Popmusik, also in der Rockmusik, der Raum eine ganz, ganz wichtige Bedeutung bekam. Also diese Erfindung von Hallplatten und Hallfolien hat die Musik der 50er Jahre ja entscheidend beeinflusst. Und das, was man so glamorous in den 50ern nannte, das kam eigentlich vom Hall. Der Hall alleine tut's nicht. Bei mir ist das eigentlich mehr, dass der Raum wirklich eine musikalische Funktion hat. Das ist eigentlich auch nichts ganz Neues. Für mich ist schon in den Symphonien von Gustav Mahler der Raum ein ganz entscheidendes Moment. Diese Musik lebt eigentlich von der komponierten Räumlichkeit. Also das ist eine sozusagen virtuelle Räumlichkeit, weil die sind ja da und sitzen vor einem im Symphonieorchester. Die sind nicht räumlich voneinander getrennt, sondern die sind durch Lautstärke erlebt man, ist die Architektur eines Raumes musikalisch dargestellt. Und das fasziniert mich. Mich fasziniert, so einen Raum zu kreieren, in dem irgendwas ganz hinten passiert, was vielleicht nach vorne kommt und etwas vorüberzieht. Und das sind alles Sachen, die sind ja im Laufe der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts große Bestandteile der Popmusik und der Rockmusik. Viel mehr eigentlich hat die Rockmusik zur Erkundung der elektronischen Musik beigetragen als die sogenannte E-Musik. Das hat zwar angefangen mit Stockhausen. Für mich ist es der Erste, der richtige Musik mit elektronischen Mitteln gemacht hat. Aber weitergeführt worden ist diese Tradition für mich eigentlich viel eher in der Rockmusik. Darauf wollte ich zu sprechen kommen. Ich muss da einmal in die Vergangenheit, um wieder in der Gegenwart anzukommen. Sie haben damals diesen heiligen Zirkel der neuen Musik mit großem N verlassen, die ja auch, was ihre Entkörperlichung angeht, auf dem Höhepunkt war zu der Zeit mit Pierre Boulez oder mit Bernd Alois Zimmermann, als man Musik auf dem Papier ausgerechnet hat. Da für die Szene galten sie doch wahrscheinlich als verloren, als Ausbrecher. Komischerweise hat gerade Stockhausen, bei dem ich ja längere Zeit studierte, sehr anerkannt. Also der hat das gar nicht als Verrat empfunden. Also das mit der neuen Musik hat sich für mich auch ganz anders dargestellt. Ich war zwar zunächst einmal klassisch erzogen und klassisch studiert und das war die neue Musik. Aber Jazz war ja eigentlich im 20. Jahrhundert eine viel neuere Musik. Diese mit dem großen N, diese aus unserer Tradition und meinetwegen aus dem viel zitierten Tristan-Akkord entstandene neue Musik, also die Zwölftonen und alles das, das hat ja eine Tradition. Das reicht ja in unserer Kultur ein paar hundert Jahre zurück, während der Jazz eine völlig neue Erscheinungsform des 20. Jahrhunderts von Musik war. Ich habe das als genauso neue Musik empfunden und gleichermaßen die aus dem Jazz natürlich entstandene Rockmusik. Und ich wollte einfach diese neuen Musiken zusammenbringen. Sie haben das vorhin angedeutet, die elektronische Musik, die sehen Sie ausdefiniert in der populären Musik. Wo steht denn da heute überhaupt diese akademische Tradition, wenn man sich die Frage stellt, wie wirkungsmächtig ist die für Musik unserer Zeit? Auf jeden Fall. Die hat ja ihre, also ich meine, alles, was Stockhausen und auch Boulez oder Nono geschaffen haben, hat seine große Bedeutung für unsere Kultur. Da ist doch also für mich kein Widerspruch drin, dass ich dann sage, aber viel mehr ist in der Rockmusik, in der Elektronik passiert, weil dort mehr einfach damit rumexperimentiert, auch gespielt worden ist. Weil einfach die Leichtigkeit und die Freude, mit der da dekonstruiert worden, also Instrumente auseinandergenommen worden sind und neu zusammengesetzt oder im Techno Klänge erfunden worden sind, die eigentlich also wirklich aus der Zerstörung von Industrieinstrumenten, aus Vorgefertigten entstanden sind. Das gibt's ja, also sowas gibt's bei Boulez nicht. Aber ich zehre von all dem. Für mich ist das irgendwie, hat das alles die gleiche Bedeutung. Aus dieser Masse an Produktionen, die es gibt, aus dieser Vielheit und natürlich auch an der süßen Erinnerung an die eigene Jugend entsteht dieser Gedanke, es passiert ja heute nichts mehr. Für viele war dann mit Can die Entwicklung vorbei. Sie haben in einem Interview gesagt, die Spielräume von Kunst sind nie ausdefiniert, denn die Spielräume der Kultur sind auch nicht ausdefiniert. Welcher Kunstbegriff steht dahinter? Wie meinen Sie das? Offenheit, also sagen wir mal, ja einfach Offenheit für von dem alleine, was ich eben gesagt habe, dass plötzlich so etwas die Ohren aufgehen in Europa für dich in, sagen wir mal, die Peking-Oper, die man noch 100 Jahre vorher überhaupt nicht als Musik empfunden hat, sondern als eine schreckliche Katzenmusik und Gejaule. Dass so etwas passiert, das ist ein Phänomen, ein kulturelles Phänomen, was keiner jetzt wirklich erklären kann und sagen, das ist passiert, weil. Sondern da gibt's unendlich viele Gründe und ebenso eine plötzliche Offenheit für was ganz Neues oder was ganz anderes, Fremdes, kann ja jederzeit passieren. Das kann ich ja vorher nicht definieren, weil das ist ja noch nicht passiert. Und das glaube ich, das gehört auch, das gehört zu unserer Kultur, dass solche Einbrüche möglich sind und Ausbrüche und dass man fremd geht. Wenn sich jetzt in Nordengland, in Sheffield, wenn sich 4 18-Jährige zusammentun und Musik machen, die klingt ziemlich nach Can, wie würden Sie da reagieren? Du, erstmal finde ich das völlig in Ordnung. Was soll ich dagegen haben? Das passiert ja dauernd. Als ich 18 oder als ich 25 war, habe ich mich ja auch an anderen Musiken orientiert. Und ich finde das ganz normal, wenn man sich jetzt an dem, was wir gemacht haben, orientiert. Es ist ja so, Wir haben uns ja nie als so eine modische Gruppe verstanden. Eigentlich haben wir Kunst gemacht. Und das ist also Kunstmusik, wie eben auch Boulez, egal wie hoch man das oder tief man das ansetzt, was dann dabei rauskommt. Aber ich bin ja als klassischer Musiker groß geworden und da spielt man Musiken, die sind 400-500 Jahre alt oder 300 oder auch nur 50 und das ist ganz selbstverständlich, dass es so ist. Das heißt, man selber fängt an zu komponieren mit dem Anspruch und dem Willen, dass man in 500 Jahren auch noch da ist. Also kommt es einem überhaupt nicht komisch vor, wenn nach lächerlichen 40 Jahren junge Leute einen zum Vorbild nehmen.